Wie ein Euro in deiner Tasche ist, dass er Millionen von Koranen, das ist nichts für ihn. Das ist ein Problem für ihn. Aber wieso macht er das? Damit er die Menschen verblödet. Damit sie sagen, ja, Subhanallah, er hat Koran genug, wie kann er Kafir sein? Ja? Mit dieser Sache will er die eine andere Sache verdecken, damit die Leute das nicht merken und sehen. Aber wir sehen und sagen, nein, nein, Allah, er unterstützt die Kuffar im Kampf gegen Muslime. Das, dass er Koran gedrückt hat, nützt ihm überhaupt nichts. Genau das haben die Munafikin in Medina gemacht. Sie haben eine Moschee dort gebaut. Ja? Moschee, Mashallah, die haben da, jetzt haben wir zwei Moscheen. Ja? Und dann noch eine dritte, Mashallah, und eine vierte. Und dann gibt es so viele Moscheen. Nein, Allah, der Prophet hat sofort befohlen, ist gegangen und die Moschee wurde zerstört. Ja? Die Moschee wurde dem Boden gleich gemacht. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat sie sofort abgedeckt. Sie haben das aus was gemacht? Um den Muslimen zu schaden. Um wegen Kufr. Um unter den Muslimen Zwiespalt zu sehen. Zu sehen, damit sich die Muslime zerstreiten und damit sie... Ja? Und Irsad liman haraba din Allah. Ja? Und als Spione für wen? Für die, die Allahs Religion bekämpfen. Ist das nicht so? Wir haben eine Moschee neben uns. Was ist mit dieser Moschee? Ja? Das sind die Spione des Tawuts. Meschid Dirar. Shayatin. Es ist besser, wenn es sie nicht gibt. Warum? Weil wenn der Shaitan dein Imam ist, wann, was wirst du denn wohl sein? Ein Mu'min? Ja? Wenn der Shaitan vorbetet, wenn der Shaitan dich führt, was ist dann mit dir, Miskin? Ist besser zu machen. Hasbunallah, mein Kind. Wenn denen irgendwas passiert, die werden nicht mehr schuldigen. Die haben gesagt, er hat das so aufgerufen. Allahu musta'an. Hasbunallah, mein Kind. Alles, wir hören hier auf. Warte. Einer. Ja, ja, ja.